Wutpilger-Streifzüge. Fragmente aus Politik und Kultur. Herzlich willkommen zur Mai-Ausgabe der Sendereihe Wutpilger-Streifzüge. Diese heutige Ausgabe wird ganz unter dem Zeichen des Theaters stehen. Vielmehr wird es um eine kunsttheoretische Auseinandersetzung mit den Begriffen Theater und Realismus gehen. Grundlage für die kommende Stunde waren Interviews, die ich gemeinsam mit Lilly Helmbold im Sommer 2016 auf einer Tagung in Berlin geführt habe. Es wird politisch und ästhetisch zugehen, ganz im Sinne dieses Sendungsformats. Viel Freude mit einer Stunde Kunsttheorie im Radio wünscht euch Lukas Hohlfeld. Und wir beginnen mit einem Lied, das sowohl zum heutigen Thema passt, als auch zu dieser Situation, in der Sie meine Stimme im Radio hören. Ihr hört Der kleine Radioapparat von Bertolt Brecht und Hans Eisler. Du kleiner Kasten, den ich flüchtend trug, dass seine Lampen mir auch nicht zerbrechen, besorgt vom Haus zum Schiff, vom Schiff zum Zug, dass meine Feinde weiter zu mir sprechen. An meinem Lager und zu meiner Pein, der letzten Nacht, der ersten in der von ihren Siegen und von meiner Mühe. Versprich mir nicht auf einmal stumm zu sein. Im Juli 2016 fand in Berlin unter dem Titel Theater, Realität, Realismus eine Tagung statt, die sich einer Kritik des Gegenwartstheaters widmete. Es ging auf dieser Tagung einerseits darum, aktuelle Tendenzen des Gegenwartstheaters begrifflich zu fassen und zu diskutieren, welche Formen des Theaters heute einen Beitrag zu einer gesellschaftlichen Debatte leisten können oder nicht. Im Zentrum der Tagungsbeiträge stand dabei der Begriff des Realismus. Realismus, das sollte keine Vorgabe sein, nicht die Festlegung eines Stils oder eines ästhetischen Repertoires, sondern eher Angelpunkt einer politischen Diskussion über das Gegenwartstheater. Gemeinsam mit Lilly Helmbold habe ich im letzten Sommer die Tagung Theater, Realität, Realismus besucht und wir haben dort einige der Referenten und Referentinnen um ein Interview gebeten. Der Anspruch einer politischen Diskussion, der auf der Berliner Tagung formuliert wurde, ist nicht von außen an das Gegenwartstheater herangetragen. Heutige Theaterproduktionen kommen oftmals selbst mit einem politischen Anspruch daher. Produktionen der Berliner Volksbühne, des Deutschen Nationaltheaters in Weimar oder etwa auch der Oper in Halle wollen selbst politische Impulse geben. Namhafte Regisseure wie Elfriede Jelinek, Frank Castorf oder Heiner Goebbels provozieren sogar oftmals mit radikalen politischen Inhalten. Es scheint dabei so zu sein, als ob das politische Theater heute sich zu ganz bestimmten Formen hingezogen fühlt. Politisch zu sein, das geht in heutigen Theaterproduktionen oftmals damit einher, klassische Bühnenform aufzulösen, performative und dokumentarische Elemente klassischen Erzähltheater vorzuziehen und sich von der klassischen Form des Dramas zu lösen. In den Debatten um dieses Theater werden diese Formen zusammengefasst unter dem Begriff postdramatisches Theater. Ich denke, dieser Begriff postdramatisch, der geistert eben eher so rum, auch in dieser theaterwissenschaftlichen Debatte, glaube ich, bezeichnet er halt relativ viel, ist, glaube ich, sehr dehnbar. Es geht aber da um eine Reihe von Spielformen, die sehr verbreitet sind und mir geht es eigentlich eher darum, aus einer eigenen Beobachtung im Theater heraus sozusagen diese Spielform mal zu analysieren und eigentlich zu kritisieren. Und vieles davon wird da auch verhandelt in dieser Literatur, mit der ich mich aber jetzt weniger dafür auseinandergesetzt habe, sondern es geht mir tatsächlich eher eigentlich um eine Kritik, die sich das eben sozusagen anguckt vor einem Hintergrund auch gesellschaftstheoretischer Überlegungen. Um mal einige dieser Strategien aufzuzählen, die man da beobachten kann. Also die eine wäre eine starke Fokussierung auf das Performative eben, wie das genannt wird, also die Performance, das Performance-Moment. Sprich also auf ein Spiel, was sozusagen von Darstellung gelöst ist. Also was das performative Spiel ist sozusagen das reine Spiel um des Spiels Willen sein. Das ist dann die Grundhaltung. Und abgeleitet aus dieser Grundhaltung lassen sich dann eben so diverse Strategien beschreiben. Eine davon wäre eine Strategie, die sehr stark auf sowas wie Authentizität abzielt und Unmittelbarkeit in der Darstellung, also beziehungsweise nicht in der Darstellung, die Darstellung wird ja eigentlich verleugnet mehr oder weniger, sondern es soll eher darum gehen, sozusagen ein authentisches Moment auf die Bühne zu bringen und eine Art von Unmittelbarkeit, in der nichts mehr dargestellt wird, sondern sozusagen die nur in diesem ereignishaften Moment besteht, dieser Bühnenrealität, also die in dem Spiel zelebriert wird. Eine andere Strategie habe ich versucht, mit dem Begriff der Sportifizierung, den ich von Adorno geklaut habe, sozusagen zu beschreiben. Adorno meint damit in seiner ästhetischen Theorie schon eine Tendenz, die ganz gut auch zu diesem Performativen passt, also sprich eine Tendenz, dass das Spiel vom Schein befreit wird, wie er das nennt, und dann zu einer Art Selbstzweck wird. Und er sieht dann eben sozusagen von dem Hintergrund einer gesellschaftlichen Entwicklung darin eine Art Übergehen zu sowas wie Sport. Also, und damit meint er eigentlich jetzt nicht nur sozusagen das, was wir unter Sport kennen, sondern im Prinzip so eine Art Reinform gesellschaftlicher Leistungsfähigkeit und gesellschaftlicher Tätigkeit, die eben sehr stark auf Leistung und auf Akkumulation und Produktivität ausgerichtet ist. Und im Sport erblickt er da eben so eine Art, ja, das ist eigentlich eine Art Metapher für die gesellschaftliche Anforderung und Tätigkeit in der, ich denke, dass das gegenwärtig sehr relevant ist, weil der Sport jetzt nicht nur ein sehr verbreitetes Phänomen in unserer Gesellschaft ist, sondern auch die Tätigkeiten sozusagen sehr stark diesen Leistungs- und Produktivitätsaspekt eben angenommen haben und gleichzeitig aber eben auch diesen Spielaspekt, der unter dem Performativen sozusagen abgehandelt wird. Das sagt der Philosoph und freie Autor Sebastian Tränkle, der an der Berliner Tagung als Referent teilgenommen hat. Wie in seinen Äußerungen deutlich wird, ging es auf der Tagung Theater, Realität, Realismus darum, eine Kritik des postdramatischen Theaters in die Diskussion zu bringen. Ausgehend von eigenen Erfahrungen mit dem Theater ging es darum, eine Unzufriedenheit an vielen aktuellen Produktionen zu artikulieren. So auch Jakob Heiner, Redakteur der Zeitschrift Theater der Zeit, der zum Organisationsteam der Tagung gehörte. Also ich würde sagen, erstmal ganz grundlegend bewegt sich das Gegenwartstheater irgendwo zwischen sowas wie einer belanglosen Beschaulichkeit auf der einen Seite und einer Art kritischen Kritik auf der anderen Seite. Also was sich als eine Tendenz der letzten Jahre sicherlich beobachten lässt, ist, dass eine bestimmte auch akademische linke Kritik an vielen Theatern sehr hofiert wird, die bestimmt auch einen bestimmten politischen Anspruch hat. Quasi bedauerlicherweise geht aber, sagen wir mal, mit diesem Import aus den akademischen Debatten eigentlich keine ernstzunehmenden ästhetischen Versuche einher, irgendwie Theater zu beleben. Beziehungsweise die Versuche, die es gibt, beschränken sich sehr darauf, sowas wie einfach nur Authentizität zum Beispiel auf der Bühne zu erzeugen. Das heißt, man nimmt Teile der Wirklichkeit und stellt sie quasi als Kunstfremdes auf die Bühne und versucht so Irritationseffekte zu erzeugen. Diese Irritationseffekte, je zahlreicher sie verwendet werden, funktionieren natürlich auch immer schlechter und erzeugen leider auch nicht unbedingt sehr viel mehr als Irritation. Ich glaube, das ist die eine Tendenz, dass es durchaus eine Politisierung gibt, die aber in einer gewissen Weise an der Oberfläche bleibt. Und durch dieses so ein bisschen an der Oberfläche bleiben, passiert es auch, dass viele dieser Stücke dann, naja, so etwas ins Reportagenhafte kippen und tatsächlich eigentlich relativ wenig erzählen können. Da gibt es also auch eine gewisse Hilflosigkeit, irgendwie Wirklichkeit nochmal erzählen zu können. Also das ist auch eine Krise des Erzählens, des Theaters, denke ich, die es da gibt. Wer heute etwa in Leipzig regelmäßig Theaterstücke besucht, dem werden bestimmte Formen des Gegenwartstheaters besonders eindrücklich im Gedächtnis sein. Eine starke Betonung von Körperlichkeit oder, polemisch ausgedrückt, kaum ein Stück kommt heute ohne Schreie, Nacktheit, Blut und Sperma aus. Erstmal allgemeiner vielleicht geht es darum, dass mir jetzt in den letzten, weiß ich, so Jahrzehnten, Jahren des ins Theatergehens aufgefallen ist, immer stärker, dass sozusagen die physische, körperliche Seite dieser Performance sozusagen auf der Bühne in den Vordergrund getreten ist und hingegen sowas wie der Text und auch überhaupt die intellektuelle Auseinandersetzung mit dem Text in der Inszenierungspraxis auch in den Hintergrund getreten. Es ist ja jetzt relativ bekannt, dass Texte sozusagen nicht mehr die Autorität im Theater haben, wie die sie mal hatten und nicht mehr unbedingt auch die Basis einer Inszenierung sind, sondern sie werden da eher zu einer Art Material, mit dem dann irgendwie gespielt wird. Wenn sie überhaupt vorkommen, es gibt ja auch viele Inszenierungen, die jetzt gar nicht mehr textbasiert sind oder überhaupt gar keine Texte sozusagen im eigentlichen Sinne mehr haben. Und meine Beobachtung ist eben, dass diese Sportifizierung auch

dass sie uns in anderer Art und Weise begegnet und für uns erkennbarer, begreifbarer macht und sicherlich auch uns ermöglichen kann, Haltung einzunehmen, die vielleicht in den Zwängen des Alltags uns unmöglich erscheinen. Das heißt, das Theater kann da einen größeren Ausschnitt von Wirklichkeit zeigen, als man das vielleicht als Einzelperson selbst vor Augen hat. Es kann also unser Gesichtsfeld zum einen erweitern und es kann uns eben Erkenntnis ermöglichen und auch ein gewisses Probehandeln als Publikum, was erstmal im Raum des Publikums so betrachtet konsequenzlos bleibt, indem es als solches Probehandeln ja noch nicht mal strafbar ist oder so. Also man kann quasi in der Kunst natürlich auch viel gewagter denken und in einem viel größeren Horizont denken, als eben der Alltag das hergibt. Und es gibt ein sehr schönes Zitat von Peter Hacks, der das mal so ausgedruckt hat, wie die Kunst dann eben auch dazu steht. Er sagt, denn der Kommunismus ist am Horizont, seit es eine Kunst gibt. Und wo angemessen über Kunst gedacht wird, wird über Kommunismus gedacht. Und dafür steht auch dieser Begriff des Realismus, dass mit der Kunst die Idee der Schönheit und Menschlichkeit in der Welt ist und natürlich die Gesellschaft diesen Schritt, der natürlich in der Kunst vorweggenommen wird als abgespaltener Bereich, die Gesellschaft diesen Schritt natürlich auch noch tun muss. Auch wenn Jakob Heiner und Sebastian Tränkle durchaus einige Aspekte teilen, wenn es um eine Kritik des Gegenwartstheaters geht, so sind sie sich in Bezug auf den Begriff des Realismus keineswegs einig. Auf der Tagung in Berlin wurde tatsächlich kontrovers diskutiert. Ich würde, glaube ich, keinen Realismus als sozusagen Kampfbegriff oder programmatischen Begriff vertreten, wie das jetzt vielleicht auf der Konferenz hier auch versucht wird. Das sehe ich tatsächlich auch kritisch. Sondern da würde ich auch wieder eher mit Adorno argumentieren und würde sagen, das Realistische an der Kunst ist nichts, was sich sozusagen unter so ein Prinzip subsumieren lässt, sondern das muss sozusagen in jeder formalen Auseinandersetzung wieder neu entdeckt werden und erprobt werden. Und es gibt das realistische Moment und ich glaube, man muss es reflektieren, sonst hat man wieder das Problem, dass die unreflektierten Sachen einen sozusagen einholen, ohne dass man das vielleicht will. Aber ich glaube, der Realismus als ein programmatischer Begriff, den sehe ich ebenso problematisch, also den sehe ich ebenso sozusagen, tatsächlich ebenso viele ideologische Altlasten auch wie vielleicht auch bei den avantgardistischen Strategien. Ja. Man würde auch davor warnen, den einfach zu übertragen auf eine Gegenwart und würde sagen, der hatte natürlich jetzt im 19. Jahrhundert im bürgerlichen Roman zum Beispiel eine große Bedeutung und muss dann in dem Kontext betrachtet werden. Und er muss aber dann auch nochmal im ideologischen Kontext im 20. Jahrhundert betrachtet werden, der zu dem Stichwort zum Beispiel sozialistischen Realismus verhandelt wurde. Und deshalb wäre ich da sehr vorsichtig, sozusagen insgesamt bei Kunst so große Programmwörter aufzurichten und zu glauben, dass das sozusagen der Königsweg dann wäre, der zu gehen wäre. Sondern ich würde sagen, nein, man muss sich eigentlich immer wieder sozusagen jeder einzelnen Beschäftigung auch das Verhältnis von ästhetischen Scheinmomenten und realistischen sozusagen Darstellungsmomenten ergeben in gewisser Weise. Der Begriff des Realismus trägt tatsächlich historische Altlasten in sich. Die Vorgabe des sozialistischen Realismus in der Sowjetunion als staatliche Kunstdoktrin hat künstlerische Produktivität vielmehr beschränkt, anstatt sie zu befördern. Der Realismus wurde zum Stil erhoben. Genau das ist aber in den ursprünglichen Debatten um den Realismus kaum gemeint. Der Realismus kann in einer gewissen Weise nur das Denken über das Verhältnis von Kunst und Politik sein. Es kann nicht eine Vorlage sein für jedes einzelne Kunstwerk, wie das genau funktioniert, weil in jedem einzelnen Kunstwerk muss sich eine lebendige Dialektik der eingesetzten Mittel, der beabsichtigten Zwecke, der Materialien und der Stoffe selbst herstellen. Und ich denke, alles, was man über diese Dialektik im Kunstwerk selbst sagen kann, ist, dass sie eine gewisse Materialangemessenheit braucht und in der Materialangemessenheit würde eigentlich schon die Angemessenheit der Wirklichkeit stecken, insoweit, dass natürlich das Material selbst ein auch historisch-gesellschaftlich formiertes ist und letztlich alle Widersprüche der Gesellschaft, nämlich viel weniger zu sein, als sie sein könnte, also quasi die ganze Rückständigkeit der Gesellschaft, ja auch quasi in der Frage von Material und Stoff auch wieder auftaucht. Also für den Realismus ist in gewisser Weise entscheidend, dass er sich nicht auf so etwas wie Fotorealismus oder Ähnliches einlässt, was man, glaube ich, besser als Naturalismus bezeichnen sollte, sondern der Realismus sollte, sagen wir, die besten zur Verfügung stehenden Kunstmittel nutzen können im Sinne einer politisch-emanzipatorischen Aufgabe. Und diese Aufgabe heißt natürlich, die Widersprüche der Wirklichkeit, also des Stoffs und des Materials, tatsächlich zu explizieren. Also ich glaube, sowas wie Widersprüchlichkeit in einer Form, in der sie erkennbar wird als ein Prozess mit bestimmten Kräften, und zwar quasi sowohl in dem, was das Kunstwerk bedeutet, sowie in dem, wie es in sich funktioniert, wäre eine Anforderung an Realismus bei gleichzeitigem Festhalten daran, dass es eine Vielfalt an realistischen Verfahren und Darstellungsformen gibt und geben muss, dass der Realismus keineswegs eine Methode ist oder schon gar nicht ein Stil. Das ist, glaube ich, eine historische Verkürzung gewesen, die vor allem auch mit bestimmten Erscheinungen des sozialistischen Realismus zum Beispiel zu tun hat, die, glaube ich, sich nicht für besonders fruchtbar erwiesen haben, weder gesellschaftlich noch für die Kunst. Es lohnt sich, einen Blick darauf zu werfen, in welchen Kontexten der Begriff des Realismus seinen Ursprung hat. Woher es rührt, dass der Realismus gerade in politischen Debatten über Ästhetik immer wieder auftaucht. Sebastian Trenkler hat etwa den bürgerlichen Roman des 19. Jahrhunderts als Beispiel genannt. Autoren wie Balzac, Tolstoi, Charles Dickens oder Dostojewski schrieben Romane, die in der Literaturgeschichte als realistisch bezeichnet werden. In ihrer Detailtreue widmen sich diese Romane einer Beschreibung der Lebenswirklichkeit ganzer Gesellschaften. Und unabhängig von der jeweiligen politischen Einstellung dieser Autoren sind diese Romane politisch, weil sie eben auch Elend, Leid, Niedertracht und Unterdrückung als Aspekte der gesellschaftlichen Wirklichkeit thematisieren. Diese Romane behandeln Krieg und Dekadenz, sie beschreiben die Zusammensetzung gesellschaftlicher Schichten und Klassen, sie scheuen nicht davor zurück, Hunger und Armut zum Gegenstand der Literatur zu machen. Während die realistischen Romane des 19. Jahrhunderts implizit politisch sind, wurde der Begriff des Realismus Anfang des 20. Jahrhunderts zum Bestandteil einer explizit politischen Diskussion. Ihren wichtigsten Ort hat diese Diskussion in der deutschen Exilzeitschrift Das Wort gefunden, die von 1936 bis 1939 in Moskau erschienen ist. Linke und progressive bürgerliche Schriftsteller versuchten hier in der Diskussion zu ergründen, wie auch auf dem Feld der Literatur geeignete Waffen gegen den Nationalsozialismus zur Verfügung standen. Dass diese Diskussion notwendig war, wurde vor allem deutlich an der Figur des expressionistischen Dichters Gottfried Benn. Galt der Expressionismus ursprünglich als eher linke Kunstströmung, die sich auch gegen den Ersten Weltkrieg gestellt hatte, so war hingegen Gottfried Benn als expressionistischer Lyriker zum Faschismus übergetreten. So stellte sich die Frage, ist der Expressionismus seinem Charakter nach eine faschistische Kunstströmung oder nicht? Oftmals wird die Expressionismusdebatte als die Gegenüberstellung zweier Positionen zusammengefasst. Auf der einen Seite jene, die den Expressionismus verteidigten und mit ihm die künstlerische Avantgarde. Auf der anderen Seite diejenige Position, die dem Avantgardismus eine realistische Anforderung entgegenstellte. Zu den Verteidigern der Avantgarde gehörte etwa der Philosoph Ernst Bloch. Der verteidigte den Expressionismus als revolutionäre Tendenz innerhalb der Kunst. Das, was die Avantgarde ausmachte, Fragment und Montage als künstlerische Form, die Wiedergabe fragmentarischer, individueller Eindrücke, der Subjektverlust in der Literatur, das verteidigt der Ernst Bloch als der Wirklichkeit angemessene Form. Wenn die Welt selbst zerbricht, so Bloch, dann ist die zerbrochene Form ihr angemessen. Auf der anderen Seite jene Position, die am avanciertesten von dem marxistischen Philosophen Georg Lukács vertreten wurde. Der sagte, Die Kunst darf nicht auf der Ebene der individuellen Eindrücke und Erfahrungen stehen bleiben. Um dem Anspruch der Wahrheit zu genügen, muss Kunst die individuellen Eindrücke und Erfahrungen synthetisieren und auf die Wirklichkeit als Ganzer beziehen. Kunst muss Zusammenhänge nachvollziehen, ihre Konfliktlinien und Tendenzen erkennbar machen. Sie muss die Wirklichkeit als Totalität erfahrbar machen und aus diesem Grund kann sie sich nicht mit bruchstückhaften Formen zufrieden geben, sondern muss selbst als Ganzheit erscheinen. Die Gegenüberstellung von avantgardistischer und realistischer Position bildet die Gemengelage der Expressionismusdebatte jedoch kaum ab. Dies wird schon allein dadurch deutlich, dass beide Positionen den Begriff des Realismus für sich proklamierten. Es ging nicht darum, Realismus ja oder nein, sondern es ging darum zu ergründen, was ein Realismus sein könnte. Für die Rezeption der Expressionismusdebatte spielt darüber hinaus eine Position eine wichtige Rolle, die die Entgegenstellung der Blochschen und Lukatschen Position in Frage stellte. Jene Position von Bertolt Brecht. Hier Realismus, hier Expressionismus. Diese Entgegensetzung lehnte Brecht ab. Und er beharrte darauf: Realistisches Schreiben ist keine Formsache. Die Position Bertolt Brechts ist nun tatsächlich für eine Debatte über Theater äußerst relevant. Schließlich wirkte Brecht Zeit seines Lebens vor allem auch als Dramatiker. Seine Stücke hatten einen realistischen Anspruch. Sie sollten zu einem Urteil über die Wirklichkeit verhelfen. Dafür bediente sich Brecht aber immer wieder avantgardistischer Methoden. Der berühmte Verfremdungseffekt ist unweigerlich ein Teil der Geschichte des avantgardistischen Theaters. Als avantgardistischen Realisten könnte man Brecht bezeichnen. Oder etwa als Realist der Möglichkeit, wie es die Theaterwissenschaftlerin Tina Turnheim auf der Tagung in Berlin getan hat. Brecht hat sich eben sehr wohl auch, also nicht nur von Lukács abgewendet, sondern sich natürlich auch auf ihn bezogen und eben auch diesen abstrahierenden Realismus mitvertreten, hat aber dann noch eine Komponente hinzugefügt, indem er gesagt hat, dass quasi ein Realismus eben auch über das hinausgehen muss, was es eben gibt und dass es eben dann auch darum geht, fantastische Elemente mit hineinzunehmen. Und er bezieht sich dann zum Beispiel auf Autoren wie Cervantes oder Swift und sagt dann eben auch, dass auch wenn natürlich kein Pferd einen Staat gründet und so weiter, wie das jetzt eben dort vorkommt, dann ist das trotzdem ein realistischer Text, weil der uns sehr vieles über die Verhältnisse dieser Epoche sagt. Und Brecht vertritt dann eben einen, also ich nenne das Realismus der Möglichkeit, aber eben auch der Imagination, der Fantasie und des Sensualismus. Und er sagt dann eben, dass eben sehr wohl Artistik und Erfindungsgabe und eben diese ganzen Elemente eine Rolle spielen und gleichzeitig aber natürlich auch auf die materiellen Verhältnisse eingegangen werden muss, insofern dass auch Fragen der Not eine Rolle spielen müssen und eben des Sensualismus. Und dass da eben sowohl sowas, so Dinge wie die Wohnverhältnisse, Ernährung, all diese Fragen natürlich eine Rolle spielen. Und ich habe das mit Blochs Wärme- und Kältestrom in Verbindung gebracht und eben gesagt, dass zu einem Lukatschen Realismus ja vielleicht eher einer des Kältestroms wäre, dann bei Brecht eben noch dieser Wärmestrom hinzukommt. Und das könnte natürlich auch dazu führen, dass ein solcher Realismus auch dazu beitragen könnte, in gewisser Art und Weise gegen Faschismus zu immunisieren, indem eben auch diese anderen Bedürfnisse angesprochen werden, eben durch diesen Wärmestrom. Als wir mit Tina Turnheim während der Tagung mit dem Titel Theater, Realität, Realismus vor dem Gebäude des Instituts für deutsche Literatur in Berlin-Mitte saßen, da fuhr uns die Berliner U-Bahn immer wieder mit einem großen Rauschen mitten in das Interview hinein. Es war, als würden die Lokomotiven des Fortschritts mitten in ein Gespräch hineinfahren, das sich unter anderem um Begriffe wie Wärmestrom und Kältestrom drehte. Der Begriff des Wärmestroms beschreibt bei Ernst Bloch jene kulturellen Äußerungen, die mit tiefen Sehnsüchten und subjektiven Wallungen verbunden sind. Der Wärmestrom äußert sich in Volksmärchen, in Mythen, in Pathos und einem melancholischen Blick auf die Vergangenheit. Den Nationalsozialisten ist es, so Bloch, gelungen, sich den Wärmestrom anzueignen und in die faschistische Politik zu integrieren. Demgegenüber seien die Marxisten stets eher auf Seiten des Kältestroms verortet gewesen. Der Kältestrom, das ist ein analytischer und abstrahierender Blick, ein Blick, der aufs Ganze geht und der rechnerisch die Zusammenhänge seziert und ordnet. Tina Turnheim beschreibt Brecht nun als einen Realisten, der sich sowohl den Wärmestrom als auch den Kältestrom zu eigen machen wollte. Also der Kältestrom, dieser analytische Blick, ist natürlich die Voraussetzung. Das ist natürlich das, womit es losgeht. Also gerade jetzt auch in Brechts Lehrstückmodell geht es ja dann auch darum, dass man dann eben diese Haltungen auch einnimmt. Das funktioniert natürlich über eine Distanz, gleichzeitig aber eben auch über ein Durchprobieren und ein Experiment und tatsächlich über das Spiel. Also dass es dann eben auch keine Zuschauer mehr gibt, keine Regisseure, keine Dramaturgen, also auch keine hierarchischen Verhältnisse innerhalb dieses Experiments. Und gleichzeitig natürlich aber auch eben über eine inhaltliche Ebene, in der eben auch wirklich die alltäglichen Sorgen und Nöte der Menschen berücksichtigt werden. Und das eben nicht nur über, also ich denke, dafür ist die Mutter zum Beispiel ein gutes Beispiel, in dem Stück kann man ja, also das Stück richtet sich ja auch tatsächlich an Frauen und wurde eben auch 1931 noch, ich glaube, vor 1500 Proletarierinnen aufgeführt. Und da wurde dann eben wirklich gerade auch dieser Lärmprozess vorgeführt und durch eine Wiederholung auch nachvollziehbar gemacht. Also auch wenn es war quasi im Stil der Lehrstücke geschrieben und kein Lehrstück an sich, weil eben doch auf der Bühne ein Geschehen vollzogen wurde. Aber durch dieses Zusehen und Beiwohnen und Mitbekommen, wie dann immer wieder dieser Lärmprozess wiederholt und aufgezeigt wird, der aber auch gleichzeitig natürlich verbunden ist mit der Kopeke, die vom Lohn fehlt, mit dem Fleisch, das in der Suppe fehlt und so weiter, wurde, glaube ich, doch dieser Wärmestrom eingeschrieben. Und ist aber eben auch jetzt keine rein theoretische Debatte, sondern etwas, das wirklich auch die sozialen Kämpfe und Lebensrealitäten mitbedenkt. Folgt man den Ausführungen von Tina Thornheim, so war in der Theaterpraxis Brechts der scheinbare Gegensatz von Realismus und Avantgardismus aufgehoben. Dass Brecht auch Avantgardist gewesen ist, das äußert sich nicht nur darin, dass Brecht experimentelle Methoden anwandte, dass er auf Montagetechniken zurückgriff oder den Film als experimentelles Mittel im Theater einsetzte. Mit der Avantgarde geht auch ein anderer Anspruch einher, nämlich der, zum eingreifenden Denken anzuregen, selbst Bestandteil einer Veränderung der Wirklichkeit zu sein. Dies setzte Bertolt Brecht in den 20er Jahren unter anderem um, indem er gemeinsam mit Erwin Piscator Versuche eines proletarischen Theaters unternahm. Dabei sollten Arbeiter selbst an Theatergruppen beteiligt werden und in einem hierarchiearmen Regieprozess sollten die Erfahrungen der Arbeiter selbst in die Theaterproduktionen einfließen. Wenn im Jahr 2016 auf einer Tagung in Berlin die Kritik geäußert wird, das Gegenwartstheater nimmt reportagenhaften Charakter an, stellt die Betroffenen selbst auf die Bühne, verbleibt im Subjektiven, könnte man dann, nach dem bisher Gehörten, nicht Brecht als einen Vorläufer dieser Tendenz bezeichnen? Es gibt einen Unterschied, oder es besteht ein Unterschied darin, ob jetzt, so wie Brecht das gemacht hat, man in die Fabrik geht und eben mit Arbeitern gemeinsam Theater macht, oder ob man jetzt Arbeiter auf die Bühne stellt und die ihre Geschichte erzählen, dass die dann sehr auf einer persönlichen Ebene stecken bleiben, die wahrscheinlich auch nicht unbedingt reflektiert, wie der globale Kapitalismus funktioniert oder so etwas, was natürlich nochmal ganz anders funktioniert, wenn man mit den Leuten in der Fabrik das selbst macht und auch die Leute selbst dieses Publikum sind. Und das waren eben diese Experimente, die Brecht mit dem Lehrstück gemacht hat. Oder auch an Schulen. Und da ging es eben nicht darum, ein Produkt herzustellen, das dann irgendwie aufgeführt wird. Das war gar nicht vorgesehen in diesem Lehrstückmodell. Also es gab ein bisschen so eine Randnotiz, dass es in Form von Ausstellungen passieren kann, dass quasi vorläufige Ergebnisse ausgestellt werden, um eben auch eine Verbreitung davon irgendwie hinzubekommen, aber es ging nicht darum, irgendetwas als künstlerisches Werk zu bezeichnen, was dann eben ausgestellt wurde. Und das ist natürlich heute in der jetzigen Situation völlig anders. Und es gibt bei den heutigen Dokumentartheater-Ansätzen, wobei auch da gibt es eine riesige Spannbreite und ich würde die jetzt auch nicht alle über einen Kamm stellen. Also da gibt es Vertreter wie Hans-Werner Krösinger, der akribisch mit dem dokumentarischen Material arbeitet und jetzt sich sehr stark auch wieder jetzt von den Arbeiten von Rimini-Protokoll oder anderen unterscheidet. Und bei Letzteren ist es aber schon so, dass es sehr oft eine Verknüpfung gibt von persönlichen Geschichten und Geschichte an sich. Also dass dann quasi auch sehr viel über eine Mitleidsebene funktioniert oder über ein persönliches Ausstellen. Und da bin ich jetzt auch sehr kritisch dem gegenüber. Aber ich denke, dass bei Brecht doch ein anderer Ansatz drinsteckt. Und zum Beispiel bei diesem Lehrstück, das ist wirklich eine Möglichkeit oder eine Nische, in der wirklich hierarchiefrei auch gearbeitet wird. Also da geht es jetzt nicht darum, dass man jetzt quasi einen Menschen das Material nimmt, das ready-made und dann ausstellt und danach irgendwie schön selbst davon profitiert, weil man dieses Stück gemacht hat, das so authentisch ist, sondern da geht es eben wirklich um ein gemeinsames Entwickeln und um eine gemeinsame Arbeit, die eben nicht einmal Publikum oder Öffentlichkeit braucht. Das ist, glaube ich, ein ganz großer Unterschied. Thank you. Bertolt Brecht hat uns wieder zum Gegenwartstheater und seinen Tendenzen zurückgeführt. Unabhängig davon, ob Brecht nun Avantgardist oder Realist gewesen ist, die Protagonisten des heutigen postdramatischen Theaters beziehen sich in ihren Ausführungen auf die Avantgarde-Bewegung. Dieser Bezug stützt sich vor allem auf eine Tendenz des Avantgardismus, die angestrebte Entgrenzung von Kunst und Wirklichkeit. Ich glaube, dass es so eine starke Aneignung also von verschiedenen Strategien gibt, die eben in diesem in den Avantgarden auch schon gefahren wurden. Und ich meine, die unter dem sozusagen großen Label, das ist ja auch so die bekannte Charakterisierung von Avantgarden, das ist dann die Idee der Aufhebung von Kunst in das Leben oder eben andersrum, dass das sozusagen die Grundintention der Avantgarden war, wobei das ist ja ein revolutionäres Projekt weitestgehend war. Ja. Und die Idee war da tatsächlich sozusagen durch die Aufnahme der Kunst in das Leben auch schöner zu machen, dadurch auch besser zu machen und der Kunst dadurch auch politisch eine größere Relevanz zu verschaffen. So, ja. Also es war so ein gegenseitiges dialektisches Verhältnis, glaube ich. Und ich würde eben sagen, es gibt eine Reihe von Aneignungen, von kritischen Strategien, die dort eben als kritische, revolutionäre Strategien entwickelt wurden tatsächlich, als im Aufbegehren gegen bürgerliche Kunst, gegen einen Kanon an Kunst und auch an, wahrscheinlich auf dem Theater auch Spiel- und Inszenierungsformen, die dort in diesem Zeitkontext sozusagen ihre Legitimität haben, die aber aus diesem Kontext gerissen werden und heute sozusagen unabhängig von der historischen Relevanz und auch von der, würde ich sagen, revolutionären sozusagen Substanz vielleicht, dann zur Anwendung kommen. Ja, und mit denen eben genau diese Aufhebungsgeste ein Stück weit suggeriert wird, aber eben als wiederum eine Art von Selbstzweck und unabhängig eigentlich von diesem gesellschaftlichen Zweck auch, den sie in der Avantgardenbewegung doch durchaus hatten, würde ich sagen. Also unproblematisch war das alles damals auch noch nicht, würde ich sagen. Und es gab auch da sozusagen eine Wendung gegen, die vielleicht manchmal über das Ziel auch hinausschoss, also wo sozusagen dieser Ansatz von dem, das Gegenwartstheater, glaube ich, unter dem dieses auch leidet, glaube ich, sozusagen mit der berechtigten Kritik dann auch Sachen preiszugeben, die gerade in der bürgerlichen Tradition auch bewahrenswert sein könnten oder beziehungsweise die Auseinandersetzung noch lohnen und die sich nicht so einfach abfertigen lassen vielleicht. Also dieser Gestus vielleicht der Avantgarde auch des drüber hinwegwischens und sich sozusagen dagegen so absetzen, der ja auch nicht da überall vorherrscht. Ja. Also das ist ja auch schwierig und die Avantgarden sind ja auch was, das in der bürgerlichen Tradition nicht abzuschneiden ist. Also als Urvater der Avantgarden gilt ja auch Richard Wagner in gewisser Weise, der auch wiederum ein bürgerlicher Künstler ist. Ja. Also das ist dann sehr schwer oder halt ein antibürgerlicher Bürger vielleicht ist. Also vielleicht charakterisiert das dann das ganz gut, aber man schon sieht, das wird auch dann schwierig, wenn man das so auseinanderreißt. Und ich glaube auch genau dieser Gestus ist da davon vielleicht übrig geblieben, dass es sozusagen so eine Wendung gibt gegen was ohnehin ja schon jetzt nicht mehr irgendwie wirklich lebendig ist. Also sowas wie bürgerliches Theater im eigentlichen Sinne ist ja nicht was einfach besteht noch, ja, sondern das ist eher was schon längst tot ist auf eine Art, kann man es jetzt zuspitzen, und wo dann nochmal so genüsslich draufgetreten wird und man sagt jetzt, man setzt sich da jetzt nochmal davon ab und das wird dann so, das kriegt dann so was Scheinradikales, finde ich, auf eine Art, dieser Gestus so. Und das würde ich ganz stark sozusagen vielleicht als so ein Erbe sehen, aber Erbe jetzt nicht in dem Sinne, dass es wirklich da eine substanzielle Auseinandersetzung noch damit gibt, sondern eher die Übernahme davon, vielleicht auch unreflektiert eher. Ja. Das postdramatische Theater hebt den Anspruch, unmittelbar Wirklichkeit zu sein. Das heißt, es findet keine Erzählung über die Wirklichkeit statt. Wirklichkeit soll nicht repräsentiert werden, sondern im Akt des Spiels soll Wirklichkeit erzeugt werden. Die Überpräsenz des Körperlichen und Performativen findet darin seine Entsprechung. War vorhin von einer Krise des Erzählens die Rede, so zeigt das postdramatische Theater auch eine Krise des künstlerischen Scheins an. Also ich glaube, man kann das jetzt, um es ein bisschen konkreter zu machen, vielleicht auch nochmal sagen, dass diese Begriffe Schein und Sein natürlich, diese abstrakt-philosophisch jetzt erstmal klingen, korrespondieren mit Kunst und Leben. Also Kunst ist sozusagen die Sphäre des Scheins traditionell, ja, und Leben wäre sozusagen jetzt gedacht als gesellschaftliche Realität, wenn man es materialistisch fasst, und als das Sein in diesem Sinne. Also Sein würde ich gerne jetzt hier so verstanden wissen, dass es die gesellschaftliche Realität ist und nicht irgendein ontologisches sozusagen Letztes wie bei jemandem wie Heidegger oder so. Ne? Das ist vielleicht als Erklärung ganz wichtig vorab. Die Entwicklung, die jetzt jemand wie Adorno in seiner ästhetischen Theorie schon für die Moderne beschreibt, ist die einer Krise des Scheins. Also, und er geht davon aus, dass der Schein sozusagen für die Kunst was Substanzielles ist, was sehr Grundlegendes, und dass sie eigentlich davon lebt. Und der Schein, der lässt sich vielleicht auch mit so Formulierungen wie dem Als-ob ganz gut fassen. Also sozusagen die Kunst stellt etwas dar, als ob es Realität wäre, als ob es sozusagen Leben und gesellschaftliche Realität wäre, ja, zum Beispiel im Realismus. Und es ist aber gar nichts und es tut nur so. Ja. Und das ist sozusagen, man kann auch sagen, die konstitutive Lüge vielleicht der Kunst, die immer sozusagen so tut, als ob. Ja. Und das ist das, was Adorno mit dem Scheincharakter jetzt sozusagen vom Prinzipiellen her meint. Das meint natürlich noch ganz viel mehr, meint dann auch sozusagen eine gewisse Charakteristik, die die Werke annehmen. Und das ist aber immer in diesem Verhältnis gedacht, das ist vielleicht sehr wichtig zu sagen. Also sozusagen Schein kann es eigentlich immer nur geben in einem Spannungsverhältnis, im dialektischen Verhältnis, ist sowas wie Sein, also wie es Kunst eigentlich immer nur dann gibt, als sozusagen eine Abhebungsbewegung von sowas wie gesellschaftlicher Realität. Also sie kriegt ihren Status als Kunst, als scheinhaftes sozusagen Objekt, kriegt ein Kunstwerk erst durch die Absetzungsbewegung sozusagen der Objekte in der Realität. Ja. Und das ist dann das Grundspannungsverhältnis, was man so auffassen kann. Und dann geht eben jemand wie Adorno aus, dass in der Moderne, dass dort eine Krise aufkommt, dieses Verhältnisses. Und dass der Kunst zunehmend schwerfällt, sozusagen dieses eigene Reich für sich zu reklamieren in gewisser Weise. Er führt es dann sehr stark eng mit gesellschaftlichen Entwicklungen, die sozusagen die innere Sinnhaftigkeit und Harmonie, die Kunst sozusagen in einem geschlossenen Sinn als Schein hat, nicht mehr so richtig zulässt, ja, beziehungsweise die zur puren Ideologie wird. Und deshalb wird die Kunst dann auch schlecht, wenn sie das trotzdem noch versucht, in einem gesellschaftlichen Moment zu machen. Ja. Genau, und diese Krise des Scheins beschreibt jetzt jemand wie Peter Sondi, der sozusagen sehr nah auch an Adornos Überlegungen dran ist, als auch eine Krise des Dramas. Also das ist nicht identisch, aber es ist in gewisser Weise eine vermittelte Bewegung, kann man sagen, die er versucht zu beschreiben ab dem 19. Jahrhundert, Mitte des 19. Jahrhunderts, wo sozusagen dem Theater zunehmend seine Scheinsubstanz in gewisser Weise verloren geht. Und im Theater ist der Schein, um es nochmal klar zu machen, sowas wie die Erzeugung einer zweiten Welt, so nennt es Sondi, oder man kann auch sagen, einer zweiten Wirklichkeit. Also auf der Bühne entsteht am Anfang im geschlossenen bürgerlichen Drama sozusagen eine zweite Wirklichkeit, die völlig isoliert ist erstmal von der ersten, aber in sich stimmig und gewisserweise auch harmonisch funktioniert. Ja. Und er beschreibt dann, wie in den Dramentexten im 19. Jahrhundert zunehmend es nicht mehr gelingen kann, diese geschlossene Welt zu kreieren so, und immer mehr sozusagen eine historische, unmittelbare historische, zum Beispiel Momente reinfallen, reinbrechen und es dann verschiedene Strategien gibt, aber um trotzdem den Scheincharakter und den Kunstcharakter in gewisser Weise damit zu bewahren. Das wäre sozusagen jetzt erstmal vielleicht die historische Entwicklung. Also ich glaube, meine These ist sozusagen, dass in diesem performativ orientierten Theater die Differenz von Schein und Sein, die eben brüchig wird in der Moderne schon, was dann auch in der Kunst schon reflektiert wird von vielen Werken und auch auf der Bühne schon von Leuten wie Brecht oder so reflektiert wird, dass die sozusagen nochmal sich radikalisiert und dass die aber gleichzeitig auch nicht mehr sozusagen als Krise wahrgenommen oder als Problem, sondern dass es dann Strategien gibt, die das umwenden, positiv. Also die dann plötzlich sagen, dieses Problem, dass diese Spannung verloren geht zwischen diesen beiden Bereichen, ist doch eine Chance in gewisser Weise. Ja? Und dann gibt es sozusagen gerade in diesen performativen Strategien eben eine bewusste, den Versuch nochmal bewusst diese Differenz eigentlich zu verwischen, ja? Oder irgendwie die zu negieren und in gewisser Weise zu sagen, in diesem Spiel, diesem reinen Spiel, was auf der Bühne stattfindet, ist es gar nicht mehr klar, was es jetzt eigentlich gerade ist. Es ist nicht mehr klar, ob es jetzt ein Schein ist, ob es wirklich Kunst ist oder ob es nicht einfach sozusagen das Gleiche ist wie die gesellschaftliche Realität da draußen, ja. Oder ob es irgendwie ein drittes und ein komisches Zwischending ist. Es schillert dann irgendwie merkwürdig. Ja? Und auch das sozusagen erinnert in gewisser Weise ja an diesen Anspruch von der Aufhebung der Differenz von Kunst und Leben, den wir jetzt vorher von, im Sinne der Avantgarde auch diskutiert hatten. Ich glaube aber, dass es in gewisser Weise eben nicht mehr in diesem politischen Sinne dort oder revolutionären Sinne gedacht wird, wie das bei vielen Avantgarden der Fall war, als sozusagen ein Bessermachen des Lebens, sondern eher als sozusagen ein selbstreferenzielles Spiel eben mit dieser, eben nicht mehr mit dem Unterschied, sondern eher mit der Einheit von beidem. Ja? Also und das würde ich sozusagen als den gegenwärtigen Stand so ein Stück weit in diesen Praktiken irgendwie bezeichnen. Was jetzt sozusagen den Realitätsgehalt des Ganzen angeht, da war meine These eben, dass sich dieses ganze Spiel um des Spiels willen sozusagen erstmal absetzt von allem Realismus, ja, und sagen würde, wir stellen gar nichts mehr dar. Deshalb haben wir sozusagen auch gar nichts am Hut mit jetzt der gesellschaftlichen Wirklichkeit im Sinne von, wir versuchen die darzustellen, sei es jetzt verfremdet oder möglichst unmittelbar oder so, sondern wir machen erstmal dieses Spiel und gucken, was in dieser Wirklichkeit nur in dem Spiel passiert, in gewisser Weise, ja. Und meine These wäre dann sozusagen, dass das Problem, diese Differenz nicht mehr zu machen und nicht mehr im Auge zu behalten zwischen diesen Realitäten, also zwischen der Wirklichkeit des Spiels auf der Bühne und der Wirklichkeit da draußen in gewisser Weise, dass die sich rächt, indem sowohl sozusagen der negierte Schein, mit dem man nichts mehr wissen will, ja, der irgendwie systematisch zertrümmert werden soll, als auch die gesellschaftliche Realität unreflektiert wiederkehren in diesen Formen. Und die Idee ist dann eigentlich tatsächlich die, dass das performative Spiel in gewisser Weise unbewusst nachahmt und verdoppelt, was sozusagen in der Gesellschaft auch passiert. Und da ist meine These eben ganz stark, wenn man sich die Veränderungen der letzten sozusagen Jahrzehnte auch anguckt, dass sowas wie das Performative auch in der gesellschaftlichen Praxis eine unglaubliche Bedeutung gewonnen hat. Und da habe ich eben sehr stark abgezielt auf dieses ganze sozusagen Einwandern von Kreativem und Selbstinszenierung und auch Spiel eigentlich in die Praktiken kapitalistischer Selbstverwertung, ja, also den Bedeutungsgewinn dessen. Und ich würde eben sagen, was Gegenwartstheater macht, weniger eine kritische Reflexion darüber, indem sie es auf die Bühne holt, sondern verdoppelt es eher in gewisser Weise unreflektiert, wird dann aber auch kein Realismus, sondern der Schein holt es auch wieder ein, und zwar auf der Ebene, dass sozusagen es dann da als was Authentisches erscheint, also sprich als eine Wirklichkeit, die in dem Moment echt ist. Dabei ist es eben nichts irgendwie Echtes oder sozusagen Grundlegendes, kein jetzt irgendwie zum Beispiel jetzt kein authentisches Leben oder so, sondern es ist tatsächlich eher sozusagen eine Reproduktion des schlechten und eben gesellschaftlich zugerichteten Lebens, das wir alle leben müssen die ganze Zeit. Ist nicht sicher, so wie es ist, bleibt es nicht, wenn die Herrschenden gesprochen haben, werden die Beherrschten sprechen. Wer wagt zu sagen, niemals? An wem liegt es, wenn die Unterdrückung bleibt? An uns! An wem liegt es, wenn sie zerbrochen wird? An uns, wer niedergeschlagen ist, der erhebe sich, der verloren ist, kämpfen. Wer seine Lage erkannt hat, wie sollte der aufzuhalten sein? Wenn die Besiegten von heute sind, die Sieger von morgen. Der Begriff des Realismus zielt immer auch auf eine historische Selbstverortung. Sich mit Brecht und den anderen Ahnen der Realismusdebatte auseinanderzusetzen, macht auch deshalb Sinn, weil dieser Blick in die Vergangenheit auch Brücken in die Gegenwart schlagen kann. Die Gegenwart tritt in ihren Konturen deutlicher hervor, wenn wir erkennen, was damals ähnlich, was aber auch anders gewesen ist. Eben hörtet ihr die Schlusssequenz aus Brechts Theaterstück »Die Mutter«, hier in der Kantatenbearbeitung von Hans Eisler. Die zentrale Botschaft ist, die Unterdrückten und Ausgebeuteten sind dazu in der Lage, die Welt zu verändern und ihr Schicksal in die eigene Hand zu nehmen. Es ist möglich, sich aufzulehnen und eine bessere Gesellschaft einzurichten. Diese Schlusssequenz aus der Mutter ist bei Brecht eine Entgegnung an jene, die sagen, eine Veränderung wird niemals möglich sein. Und die Stimme, die das sagt, kennen wir heute allzu gut. Tina Turnheim bringt die Schlussszene aus der Mutter zusammen mit einer Diagnose des Kulturhistorikers Mark Fischer, der den Begriff des kapitalistischen Realismus geprägt hat. Das ist vielleicht wichtig, dass dieses Stück quasi 1905 geschrieben wurde, also in einer vorrevolutionären Zeit, in der es sehr repressiv zuging. Und da gibt es eine gewisse Parallelität zu der heutigen Zeit, in der es vielleicht weniger offen repressiv zugeht, aber in der doch sehr vieles nicht mehr möglich erscheint. Also das Stichwort post-utopisches Zeitalter, Ende der Geschichte und so weiter. Also es gibt keine klare Systemalternative mehr, und das in diesem Kontext ist sogar das Denken und die Vorstellbarkeit von der Systemalternative für sehr viele Menschen nicht mehr möglich. Und genau das analysiert Mark Fischer, also er verwendet den Begriff des kapitalistischen Realismus. Das ist ein Begriff, der ursprünglich aus der bildenden Kunst kommt, dann später aber auch von der Werbeliteratur übernommen wurde, was auch recht spannend ist. Und Fischer nimmt diesen Text, also den Begriff wieder für sich zurück und sagt, dass es sich dabei eigentlich um so eine Art alles umfassende Atmosphäre handelt, die wie aus einem Guss wirkt und in der eben quasi das Denken von gesellschaftlichen Alternativen eben überhaupt nicht mehr vorstellbar ist. Und er verbindet das natürlich sehr stark aus dem britischen Kontext kommend mit Thatchers There's no alternative Diktum und sagt dann eben auch, dass es eine gewisse Art und Weise auch, auf eine gewisse Art und Weise auch eine Zuspitzung davon noch ist, weil eben man gar nicht mehr betonen muss, dass es keine Alternative gibt, weil diese Alternativlosigkeit bereits so ins Denken der Menschen eingeprägt ist. Und das natürlich vor allem auch gerade bei jungen Menschen, die auch gar nichts anderes mehr kennengelernt haben und die quasi unter diesen Bedingungen aufgewachsen sind und die Welt einfach nur so wahrgenommen haben, komplett ohne ja, ohne Alternative oder ohne Gegenmodell, also eine Welt, in der sich die Systemfrage gar nicht mehr stellt. Und mir ging es natürlich darum, quasi nicht nur zu sagen, es gibt eine Parallelität in diesen Texten und in dieser Situation von damals, sondern natürlich auch, dass eben mit der Mutter dazu aufgerufen werden muss, da einen Ausweg zu finden. Und bei Fischer wird vor allem gesagt, dass das größte Problem eben diese mangelnde Vorstellungskraft ist. Und das ist der Punkt, wo für mich Brecht interessant wird, da ich das Gefühl habe, dass gerade hier Brecht eindenken kann. Und dass Brecht gerade eben mit diesem Realismus eine Möglichkeit, in dem eben andere Dinge überhaupt erst wieder vorstellbar und denkbar werden können, gegen diesen Fatalismus vorgegangen werden kann, der ganz stark vorhanden ist im Moment und der eben auch viele kritische Intellektuelle, aber auch Aktivistinnen mittlerweile ja, fast schon überrollt. Also das ist in gewisser Art und Weise ein Versuch des Dagegenhaltens und des Anregens von emanzipatorischer Vorstellungskraft. Wenn man sich die Debatten um den Realismus aneignet, müssen sie aktualisiert werden. Und vielleicht ist es für uns interessant, sich gerade den Kontext der Expressionismusdebatte zu vergegenwärtigen. Die Expressionismusdebatte wurde geführt vor dem Hintergrund des zur Macht gelangten Faschismus. Geschichte wiederholt sich nicht. Aber die Erfahrung der Geschichte kann uns ein Bewusstsein von möglichen Gefahren geben. Da beziehe ich mich natürlich einerseits eben wieder auf Brecht, für den wirklich der Realismus und eine antifaschistische Haltung aufs Engste miteinander verbunden sind. Und quasi, wenn man eines davon aufgibt, fällt das Ganze. Und das ist natürlich auch historisch bedingt. Also dass die ganze Realismus-Expressionismus-Debatte fand ja auch in den 1930er Jahren statt. Im Moment scheint es mir besonders wichtig, darauf hinzuweisen, weil auch gerade diese ganze Neoliberalismuskritik nicht nur von emanzipatorischen Kräften geführt wird. Und die bietet sich natürlich auch sehr gut an. Und das hängt auch stark damit zusammen, eben mit diesem kapitalistischen Realismus und mit diesem There's an Alternative-Diktum, dass eben, und ich hatte ja auch meinen Vortrag Against Facts genannt, und das war etwas, was ich eine Zeit lang auch wirklich als Hoffnung empfunden habe und als utopisches Element vielleicht, dass man eben quasi dieses Realitätsprinzip aufsprengen kann und eben was anderes wieder denkbar machen könnte. Das Problem ist aber, dass diese Zurückweisung von Fakten eben im Moment sehr stark auch von auch den sogenannten Neurechten verwendet wird und dass deswegen auch diese eigenen Annahmen eine gewisse Selbstkritik brauchen. Also dass man auch genau gucken muss, inwiefern sich sowas eben auch von rechts kapern lässt, inwiefern diese Methoden eben auch von Gegenspielerinnen übernommen werden können. Und deswegen ist es auf jeden Fall wichtig, dieses antifaschistische Profil darin zu stärken und dass man eben auch nicht bereit ist, das irgendwie jetzt aufzuweichen, um den Begriff wieder en vogue zu bringen. Und bei dem Begriff an sich, also ist es mir auch wieder wichtig, mit Brecht zu argumentieren, dass, also Brecht war immer ein Denker, der nach vorne geblickt hat und der versucht hat, vielleicht auch sogar so ein gewisses akzelerationistisches Element hineinzubringen. Und natürlich muss man das heute in der heutigen Situation, man kann das nicht eins zu eins übertragen, aber es kann auch nicht darum gehen, einen Begriff wieder aufzunehmen und einfach an dem Punkt stehen zu bleiben, bei dem er schon mal war. Also es geht darum, eben auch, würde ich sagen, mit Brecht darum, dass man eben diese Begriffe flüssig hält, dass man sie wandelbar hält. Also das ist auch ein Zitat, das ich sehr schön finde, dass Brecht ja auch sagt, quasi, wenn man Realismus zum Formalismus macht, dann sterilisiert man ihn. Dann verschwindet alles, was irgendwie heute fruchtbar sein könnte, was man irgendwie in Bewegung halten müsste. Oder auch, dass die Zeiten fließen und flössen sind nicht, dann stünde es schlimm für die nicht an den goldenen Tischen sitzen. Und auch darüber muss man nachdenken, wenn man über Realismus nachdenkt heute. Dass es natürlich auch nicht darum gehen kann, irgendwas zu verteidigen oder zu rehabilitieren, um auch irgendwie seine eigene Diskursposition zu stärken, sondern dass man natürlich wirklich immer gucken muss, was der Begriff heute bringen kann in den heutigen Kämpfen und in den heutigen Situationen, in der wir wieder stecken. Ihr hörtet ein Feature von Lilly Helmbold und Lukas Hohlfeld, ein Feature, das eine Tagung dokumentierte, die im Sommer 2016 in Berlin stattgefunden hat. Diese Tagung trug den Titel Theater, Realität, Realismus und dieser Titel verweist übrigens auf die nächste Ausgabe der Zeitschrift Kunst, Spektakel und Revolution. Und damit folgt zu guter Letzt ein Hint in eigener Sache. Am Mittwoch, den 24. Mai, wird nämlich hier in Halle an der Saale im Operncafé der Oper Halle das Erscheinen der 6. Ausgabe von Kunst, Spektakel und Revolution gefeiert werden. Inhalt dieser Ausgabe ist die Dokumentation jener Tagung, von der ihr in der zurückliegenden Stunde gehört habt. Die Hörerinnen und Hörer aus Halle können, wenn sie der Inhalt dieser letzten Stunde angefixt hat, am Mittwoch ab 20 Uhr im Operncafé mehr erfahren. Es wird dort Vorträge und Diskussionen geben. Die Hörerinnen und Hörer in Berlin und Hamburg haben zum Zeitpunkt der Ausstrahlung dieser Sendung den Termin leider schon verpasst. Falls ihr mehr wissen wollt, schaut nach unter spektakel.blogsport.de und damit verabschiedet sich am Mikrofon Lukas Hohlfeld. Zureden, können ihn anbrüllen, können ihn liegen lassen, können ihn mitnehmen, können einem toten Mann keine Vorschriften machen, können einem toten Mann nicht helfen. Können einen toten Mann nicht hören.